Wer einen Sportler loben will, der sagt gern, er habe gekämpft, als ginge es um sein Leben. Der Mann, der im Mittelpunkt des Buches steht, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, hat das im Wortsinn getan. Herzko Haft, Sohn einer jüdischen Familie, wuchs in Polen auf und wurde als Jugendlicher ins KZ Auschwitz verschleppt, wo er zum Boxer ausgebildet wurde, um Schaukämpfe für die Wachmannschaften zu absolvieren. Kämpfe, die nur der Sieger überlebte. Er kämpfte also um sein Leben. Davon wusste sein Sohn Alan lange nichts. Der Junge erlebte einen Vater, der nach dem Krieg in die USA gelangt war und als gewalttätig, depressiv und miesen Vater. Jetzt hat dieser Sohn, inzwischen Jurist, dessen Geschichte aufgeschrieben. Eines Tages werde ich alles erzählen, die Überlebensgeschichte des jüdischen Boxers Herzko Haft heißt das Buch. Thomas Jedeke hat es gelesen. Herr Jedeke, wann hat denn der Sohn von der wahren Geschichte seines Vaters überhaupt erfahren? Ja, erst ganz kurz vor seinem eigenen Tod unmittelbar, da hat er das erzählt, da ist er damit rausgerückt. Was erzählt er denn nun in dem Buch über das Leben des Vaters als Jugendlicher in Auschwitz? Ja, das ist entstanden in 2 Tagen. Dieses Buch ist eine Tonbandaufzeichnung. Der Vater konnte nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben und hat sein ganzes Leben lang diese Erinnerung mit sich rumgetragen und ist von Vernichtungslager und Konzentrationslager zu Konzentrationslager gekommen. Und insbesondere in Auschwitz hat sich das dramatisch zugespitzt. Sie haben es kurz erwähnt, die Boxkämpfe, da ging es immer darum, nur der Gewinner bleibt am Leben. Da hat er insgesamt 75 von der Sorte auf dem Konto. Das hinterlässt ja schon Spuren. Dann ist er in Auschwitz eingesetzt worden im Krematorium. Da musste er die Leichen in die Öfen werfen. Und abends in der Baracke konnte er nicht schlafen, weil er bemerkt hat, dass die schwächsten Mithäftlinge von den Stärkeren eben umgebracht worden sind und dann von denen verzehrt wurden. Und deswegen hat er halt auch nie Schlaf gefunden. So schildert er das seinem Sohn. Nun ist Auschwitz ja ein Vernichtungslager gewesen. Sie haben es geschildert, er hat im Krematorium gearbeitet. Wie hat denn dieser Junge aus Polen, dieser junge Jude Auschwitz überlebt? Ja, mit einem eisernen Willen, Überlebenswillen. Er ist kurz vor seiner Verhaftung getrennt worden von seiner Freundin, die er heiraten wollte. Und dieser Gedanke an die Freundin, die eines Tages wiedersehen zu können, hat ihn am Leben erhalten und diese starke Physis auch, die er hatte. Und dann hat er das geschafft, eines Tages auf einem Todesmarsch, da hat er schon gehört, wie die hinteren Reihen erschossen wurden in dieser Kolonne. Da hat er beschlossen, er muss jetzt hier weg, ist davongekommen und ist dann durch die Gegend geirrt, hat einen SS-Mann erschossen unterwegs und ist in dessen Uniform geschlüpft und hat dann im Schutz dieser Uniform sich weiter durchgeschlagen und weiter getötet eben, um selber am Leben zu bleiben. Das ist so grob zusammengefasst, das, was er in dieser Zeit erlebt hat. Nun ist das ja, wenn Sie erzählt haben, das ist die Geschichte, die der Vater dem Sohn auf Tonband diktiert hat. Hat der Sohn versucht, diese Geschichte zu verifizieren, zu überprüfen? Das kann ich nicht beantworten, das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat das so hingenommen, er hat das so stehen lassen, weil wenn der Vater von sich aus ihm erzählt, dass er Menschen umgebracht hat, um am Leben zu bleiben, wer sollte an so einer Geschichte noch Zweifel haben? Ich glaube, er hat eher Angst gehabt, noch weiter danach zu bohren, weil man weiß ja auch nicht, ob diese Version, die ihm dann tatsächlich ins Tonband diktiert worden ist, ob das die tatsächliche Wahrheit ist oder ob der Vater nicht doch noch was weggelassen hat vielleicht. Wie ist dieser Vater in die USA gelangt? Ja, er hatte dann diese SS-Uniform an, die ihm zunächst ja als Schutz gedient hat und dann war der Krieg vorbei und dann ist er von amerikanischen Soldaten aufgegriffen worden und hatte Schwierigkeiten, nun wiederum nachzuweisen, dass er nicht zur SS gehört, konnte das dann aber anhand seiner Tätowierung und hat dann einen Davidstern auch in den Boden gemalt. Die Amerikaner haben ihm das geglaubt, die haben ihn dann einquartiert in eine Villa, in der vorher ein SS-Offizier residierte. Er hat noch gesehen, wie die Mutter, also die Frau dieses SS-Offiziers mit ihren Kindern da raus musste und die Amerikaner haben ihm diese Villa zur Verfügung gestellt, aber unter der Auflage, dass er dort ein Bordell einrichten musste für die amerikanischen Soldaten. Und mit dem Geld, was er damit verdient hat, hat er sich dann eine Schiffspassage in die USA geleistet und hat unterwegs beschlossen, Profiboxer zu werden, um so berühmt zu werden, dass sein Bild irgendwann in die Zeitung kommt, dass und er hoffte, dass das Mädchen, das er liebte, dieses Bild entdeckt und dass sie sich so wieder treffen könnten. Dieser Gedanke hat ihn am Leben gehalten. Ist diese Hoffnung erfüllt worden? Jein, würde ich sagen. Es ist dann ein Sprung, 1963. Der Junge, der dieses Buch geschrieben hat, ist 13. Er ist gemeinsam mit dem Vater im Urlaub in Florida. Und der Vater hatte vorher über so eine Entschädigungsorganisation Kontakte aufgenommen, recherchiert, dass möglicherweise dieses Mädchen in Miami leben würde. Und dann, als sie in Miami waren, haben sie tatsächlich die Telefonnummer rausbekommen und dann kam es zu einer Begegnung. Inzwischen war diese Frau aber todkrank. Das war eine letzte Begegnung, auch für den Sohn völlig verstörend, so emotional aufgeladen. Und auf dem Rückweg ins Hotel hat der Vater auch mit ihm nicht gesprochen und er hat sich halt immer gefragt, was ist mit diesem Vater los? Warum redet er nicht? Warum ist er so verschlossen? Und hat auch da noch keine Antwort auf diese Geschichte bekommen. Die hat er also erst ganz kurz vor dessen Tod bekommen. Alan Scott, der Autor und Sohn, ist Jurist. Das ist eine Berufsgruppe, die gemeinhin sich einer sehr nüchternen Sprache bedient. Ist das Buch auch so erkennbar von einem Juristen geschrieben? Ja, ich weiß ja nicht, ob alle Juristen gleich schreiben. Ich fand das sehr angenehm. Das Buch ist sehr nüchtern, sehr sachlich, sehr kurz. Das ist so in kurzen Sätzen, das ist so ein Reportagestil. Immer aus so einer distanzierteren Beobachterhaltung auch, was das Ganze sehr leicht lesbar macht und die Eindrücke sehr, sehr deutlich werden lässt. Eigentlich ist das ja alles zu viel für ein Leben, was Sie da so erzählt haben. Ja, aber ich könnte noch viel, viel mehr erzählen. Das ist ja jetzt hier nur die geraffte Version. Da stecken noch viel, viel mehr Details drin, viel, viel mehr Informationen. Es gibt noch Zusatzkapitel, wo andere Autoren informieren über das jüdische Leben in Polen. Dann gibt es noch ein Zusatzkapitel, wo über die Verbindung von Profiboxern und Mafia in New York berichtet wird. Das ist ja noch ein Seitenstrang. Er schafft das ja nicht, diese Profibox-Karriere hinzukriegen. Er wird Obsthändler in Brooklyn. Und das ist die eigentliche Lebensleistung dieses Menschen, dass dieser Herzkohaft, der Auschwitz-Überlebende und Mörder, zu einem Obsthändler und Familienvater wird. Das ist eigentlich unglaublich, dass jemand, der so misshandelt worden ist, sowas schaffen kann. Thomas Jedicke über Alan Scott Hafts Buch »Eines Tages werde ich alles erzählen«, die Überlebensgeschichte des jüdischen Boxers Herzko Haft, aus dem amerikanischen übertragen von Patrick Bartsch. Erschienen ist der Band im Verlag Die Werkstatt, hat 192 Seiten und kostet 16,90 Euro. Die Angaben darüber und auch eine Rezension finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite unter dradio.de.